Kundgabe 5987. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.06.1954. Warnung vor falschen Propheten. Für die meinen sorge ich, und jegliche geistige und irdische Bitte findet Erfüllung. Denn die meinen werden auch irdische Bitten mir nur zuwenden, wie es ihnen der Geist aus mir eingibt. Und geistig bedenke ich sie stets ihrem Willen gemäß. Geistig werden sie von mir gelenkt und betreut, weil ihnen die Erlangung meines Reiches, das geistige Wohl ihrer Seelen, das Erste ist, was sie anstreben, und darum auch mein Geist in ihnen wirken kann. Und darum können sie unbesorgt ihren Weg gehen. Es ist der Rechte, weil ich selbst sie führe. Hütet euch vor den falschen Propheten, doch wisset, dass es auch Echte gibt, ansonsten ich nicht vor den Falschen gewarnt hätte. Echte Propheten aber könnet ihr erkennen an ihrem Wesen und ihrem Wirken. Sie sind nur selbstlos bemüht, die Mitmenschen vor dem Unheil zu bewahren, vor dem Einfluss des Satans, vor ihrem geistigen Untergang. Darum verkünden sie Jesus Christus, der allein die Menschen jenem Einfluss entreißen kann, der allein ihr Retter und Erlöser ist und sie zum ewigen Leben führt. Völlig uneigennützig verkünden diese Propheten ihren Herrn und weisen gleichzeitig auf das Strafgericht Gottes hin, das die Menschen treffen wird, so ihren Worten nicht Glauben geschenkt wird. Sie künden den Menschen an, was ihnen bevorsteht, wenn sie ihre verkehrten Wege weiterwandeln. Doch nur die Sorge um deren Seelenheil treibt diese Boten dazu, ihre Mahn- und Warnrufe ertönen zu lassen. Wo ihr solchen Propheten begegnet, dort lasset euch meine Worte einfallen, horchet auf, wenn sie euch anreden, und weiset sie nicht ab, denn ihre Liebe treibt sie dazu, und darum sandte ich sie auch unter die Menschen, dass sie ihnen das nahe Ende ankünden, auf dass sie diesem nicht zum Opfer fallen. Ihr sollet darum nicht jeden verwerfen, der euch kündet das nahe Gericht, denn er will euch nur retten, nicht aber nur erschrecken. Viele aber suchen auch in einem solchen Amt, sich eine Einnahmequelle zu verschaffen. Sie verbinden damit einen irdischen Zweck, und diese sind nicht Diener Gottes, sondern Diener des Satans. Denn mein Gegner will Verwirrung stiften unter den Menschen, und also wird auch er sich meiner Worte bedienen. Auch er wird reden vom Ende, um die Menschen glauben zu machen, dass er in meinem Auftrag redet, um dann die Gedanken der Menschen hinzulenken auf ihr Erdenleben, um sie dann zu veranlassen, mehr denn je der Welt zu huldigen. Und er wird es verstehen, die Welt in so leuchtenden Farben zu schildern, dass die Liebe der Menschen immer mehr der Welt zugewandt ist. Falsche Propheten werden vor dem Ende sehr viele auftreten, die alle sich die Aussage der rechten Propheten zunutze machen, die auch künden das Kommende, doch nicht im Hinblick auf mein Reich, sondern nur immer ihre irdischen Ziele voranstellen, die sich aber auch meiner Worte bedienen, doch nicht selbstlos sind, sondern eigene Vorteile zu erringen suchen. Und darum werden ihre Reden nicht der Wahrheit entsprechen. Darum wird das Weltliche noch zu sehr aus ihren Reden hervorleuchten. Denn wer der Welt noch angehört, der kann sie nicht verleugnen. Ihr Menschen aber könnet es fühlen, wer von mir zu euch gesandt ist, so ihr mein sein und in der Wahrheit stehen wollet. Dann werdet ihr klar erkennen, wer zu euch spricht. Und ihr werdet folgen dem Rufe der echten Propheten, denn sie wollen euch nur zu mir führen. Sie wollen nichts für sich und sie verachten die Welt. Amen.